Wann geht der Lotse an Bord? Gib du mir mal den Hammer. Der kleine Apfel ist rot, Wäsche hängt an der Klammer. Will keiner sich mehr melden, der Mond schien hell am Himmel. Morgen sterben die Helden, Autoren sind Schiller und Wimmel. Auch Frauen müssen lang schlafen, die Vögel brauchen zu fressen. Wolle gewinnt man von Schafen, Beispiel für Großstadt ist Essen. Die dritte Welt stirbt an Hunger, Gemüse sind gut für die Därme. Der Junior-Chef heißt Fred Unger, Erdgas ist saubere Wärme. Wir sorgen uns sehr um Jugend, mein Leben ist stetiges Lernen, die Schweigsamkeit ist meine Tugend. Bochum fährt auf zu den Sternen. Fromm sein heißt Älteren zu ehren, die Kostbarkeit ist zu bewahren. Wir helfen die Botschaft vermehren, Verführung stammt von den Tartaren. Der Kontrapunkt liegt in der Währung, die Trinkkultur lag schon in Scherben. Der alte Mann erlangt die Ehrung, 40% bei den Erben. Noch wollte Paul sich verstecken, der Nachbar, der hörte nur Schaben. Nicht an der Stromleitung lecken, im Dachstuhl sitzen vier Raben. Der Lotse an Bord, gibst du mir mal. Will keiner sich mehr melden, der Mond schien hell am Himmel. Morgen sterben die Helden, Autoren sind Schiller und Wimmel. Auch Wolle gewinnt. Gemüse sind gut für die Därme. Der Junior-Chef heißt Fred Unger. Erdgas ist saubere Wärme. Wir sorgen uns sehr um die Jugend. Mein Leben ist stetiges Lernen. Die Schweigsamkeit ist meine Tugend. Bochum. Was für Sternen? Fromm sein heißt Eltern zu ehren. Die Kostbarkeit ist zu bewahren. Wir helfen die Botschaft, denn ja, das hier stammt von den Tartaren. Der Kontrapunkt liegt in der Währung, die Trinkkultur lag schon in Scherben. Der alte Mann erlangt die Ehrung, 40% bei den Erben. Noch wollte Paul sich verstecken. Noch wollte Paul sich verstecken. Noch wollte Paul sich verstecken, der Nachbar, der hörte nur Schaben, nicht an der Stromleitung lecken, sitzen vier Raben. Wann geht der Lotse an Bord? Gibst du mir mal den Hammer? Der kleine Apfel ist zu rot, Wäsche hängt an der Klammer. Will keiner sich mehr meldet, der Mond spielt in den Händen. Morden, Gärten, Helden, Motoren sind Schiller und Wimmel. Auch Frauen müssen lang schlafen, die Vögel brauchen zu fressen. Wolle gewinnt man von Schafen, Beispiel für Großstadt. dritte Welt. An Hunger, Lösung ist gut für die Därme. Das Chef heißt Fred Hunger. Erdgas ist saubere Wärme. Leben ist die Wärme. Die Schweigsamkeit ist meine Tugend. Bochum, fährt auf zu den Sternen. Schmerzsamkeit ist meine Tugend. Bochum, fährt auf zu den Sternen. Fromm sein heißt Älteren zu ehren. Die Kostbarkeit ist zu bewahren. Wir helfen die Botschaft vermehren. Der Kontrollpunkt ist überwärts. Die Trinkkultur lässt seinen Schaden. Der alte Mann erlangt die Ehrung. 40% bei den Erben. Noch wollte Paul sich verstecken. Der Nachbar, der hörte nur Schaden. Nicht an der Stromleitung erkennen. Doch schmutzte ihr Raben. Du warst schon seit einer Art von der Zeit. Ich verstecken, der Nachbar, der hörte nur Schwaben. Nicht an der Stromleitung leckten, im Dachstuhl sitzen vier Raben.